ARD. Volker Ulrich, 8 Tage im Mai, die letzte Woche des Dritten Reiches. Gelesen von Peter Bieringer, Folge 10. 4. Mai 1945. Ernennung Adenauers zum Oberbürgermeister von Köln. Als der Krieg zu Ende ging, so hat Altbundeskanzler Konrad Adenauer seiner Sekretärin Anneliese Popinga bei der Arbeit an seinen Memoiren 1965 erzählt, da war es mein Traum, wieder Oberbürgermeister von Köln zu werden. Dieser Traum wurde am 4. Mai 1945 wahr. Der amerikanische Militärgouverneur von Köln, John K. Patterson, setzte den damals bereits 69-jährigen Rheinländer wieder in das Amt ein, das er von 1917 bis zum Machtantritt Hitlers höchst erfolgreich ausgeübt hatte. Im März 1933 hatten die Nationalsozialisten den populären Oberbürgermeister und prominenten Zentrumspolitiker, der ihnen als Verkörperung des verhassten Systems von Weimar galt, abgesetzt und ein förmliches Dienststrafverfahren gegen ihn eingeleitet. Auch wenn dieses zugunsten Adenauers ausging, war er seitdem kaltgestellt und unterlag der dauernden Beobachtung durch die Gestapo. Der Pensionär zog sich in sein Haus in Rhöndorf zurück und suchte dort die Kriegsjahre möglichst unbehelligt zu überstehen. Am 23. August 1944 wurde er jedoch verhaftet, und zwar nicht, weil ihm eine Beteiligung am Staatsstreichunternehmen vom 20. Juli nachgewiesen werden konnte, sondern im Zuge der von Himmler im Anschluss an das Hitler-Attentat angeordneten Aktion Gitter, bei der zahlreiche ehemalige Politiker der Weimarer Parteien festgenommen wurden. Adenauer wurde ins Konzentrationslager auf dem Kölner Messegelände gebracht, nach einer abenteuerlichen Flucht wieder aufgegriffen und ins Gestapo-Gefängnis Brauweiler eingeliefert. Glückliche Umstände verhalfen ihm Ende November 1944 zur Entlassung. Die letzten Kämpfe am Mittelrhein nach dem Übergang der Amerikaner über die unzerstörte Brücke von Remagen am 7. März 1945 erlebte Adenauer mit seiner Frau Gussi und 5 entflohenen französischen Kriegsgefangenen im Luftschutzbunker seines Rhöndorfer Anwesens. Bereits am 16. März 1945 suchten ihn dort 2 US-Besatzungsoffiziere auf und baten ihn, im Auftrag von Gouverneur Patterson, wieder das Amt des Oberbürgermeisters von Köln zu übernehmen. Auf den weißen Listen, auf denen die Amerikaner diejenigen Deutschen verzeichnet hatten, die sich zwischen 1933 und 1945 nicht kompromittiert hatten und für leitende Verwaltungsfunktionen in Frage kamen, stand der Name Konrad Adenauers mit an vorderster Stelle. Doch der Angesprochene zögerte. Seine 3 Söhne, gab er zu bedenken, seien noch bei der Wehrmacht und müssten Repressalien befürchten, falls der Vater wieder in seine frühere Funktion zurückkehre. Außerdem schreckte das Beispiel des Aachener Oberbürgermeisters Franz Oppenhoff, der einige Tage später von einem Kommando der Wehrwolfbewegung, einer Art Guerilla-Organisation fanatischer junger Nationalsozialisten, ermordet wurde. Deshalb schlug Adenauer vor, zunächst nur als Berater im Hintergrund zu bleiben, was Patterson auch akzeptierte. Seine erste Fahrt nach Köln blieb Adenauer in lebhafter Erinnerung. Die Brücken über den Rhein waren zerstört, Schutt lag in den Straßen Meter hoch. Überall erhoben sich riesige Geröllhalden von den zerbombten und zusammengeschossenen Gebäuden. Köln sah mit seinen zerstörten Kirchen, mit seinem geschändeten Dom, mit den aus dem Rhein ragenden Trümmern der einst so schönen Brücken und dem unendlichen Meer von zerstörten Häusern gespenstisch aus. Adenauer bezweifelte, ob die Stadt, die nur noch 32.000 Einwohner zählte, statt 760.000 vor dem Krieg, jemals wieder aufgebaut werden könne. Dennoch erklärte er sich, als Patterson ihn am 3. Mai zum entscheidenden Gespräch bat, dazu bereit, nun definitiv das Amt des Oberbürgermeisters zu übernehmen, allerdings mit dem Vorbehalt, es jederzeit wieder aufgeben zu dürfen. Einen Tag später nahm er offiziell die Geschäfte auf. Von Anfang an kümmerte er sich jedoch nicht nur um die Administration seiner Vaterstadt, sondern machte sich darüber hinaus Gedanken über die zukünftige Gestaltung Deutschlands. In realistischer Einschätzung der Lage ging er davon aus, dass die Sowjetunion die Verhältnisse in ihrer Besatzungszone nach eigenem Gutdünken regeln werde und die Spaltung Deutschlands vorerst hingenommen werden müsse. »Ich sehe die Entwicklung Deutschlands mit steigender Sorge. Russland lässt einen eisernen Vorhang herunter. schrieb er Anfang Juli 1945. Daraus zog Adenauer die Konsequenz, dass sich die drei westlichen Besatzungszonen zusammenschließen und eine enge wirtschaftliche und politische Verflechtung mit Westeuropa, besonders mit Frankreich, anstreben müssten. Hier wurden bereits die Konturen einer außenpolitischen Konzeption sichtbar, die er als Bundeskanzler zielstrebig umsetzen sollte. Auch wenn sich Adenauer gelegentlich gegenüber Vertrauten über die Inkompetenz der amerikanischen Militärverwaltung beschwerte, entwickelte sich bald eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das änderte sich, als am 21. Juni 1945 die Amerikaner aus Köln abzogen und die Briten das Kommando übernahmen. Seit Anfang August regierte Labour in Großbritannien und die mit der Partei sympathisierenden britischen Besatzungsoffiziere begegneten dem rheinischen Katholiken und ehemaligen Zentrumspolitiker, der eher im Ruf eines Konservativen stand, mit Misstrauen. Ende September 1945 sollte es zu einem ersten Konflikt kommen, als die britische Militärverwaltung von Adenauer verlangte, die Bäume der Grünanlagen, die er vor 1933 rund um Köln hatte anlegen lassen, zu fällen, um die Bevölkerung mit Brennmaterial zu versorgen. Der Oberbürgermeister weigerte sich und verlangte stattdessen von den Briten, die beschlagnahmten Kohlevorräte freizugeben. Am 6. Oktober zitierte der Militärbefehlshaber der Nordrhein-Provinz, Brigadegeneral John Barrowclough, Adenauer zu sich und teilte ihm in brüsker Form seine Absetzung mit. Zwar sei er sich der Schwierigkeiten bewusst, mit denen der Oberbürgermeister zu kämpfen habe, doch habe er es bei der Instandsetzung der Gebäude und der Trümmerbeseitigung an der nötigen Energie fehlen lassen und somit seine Pflicht gegenüber der Bevölkerung Kölns nicht erfüllt. Adenauers Groll über den Hinauswurf wirkte noch lange nach. Doch erwies sich der Eklat für seine weitere Karriere als Glücksfall. Denn nachdem das über ihn verhängte Verbot der politischen Betätigung aufgehoben worden war, konnte er sich auf die Arbeit in der neu gegründeten Christlich-Demokratischen Union konzentrieren. Von Rhöndorf aus wurden die Fäden gesponnen. Parteifreunde machten sich auf den Weg zum rheinischen Obersalzberg, wie einer von ihnen spöttisch anmerkte. Bereits im Frühjahr 1946 wurde er Vorsitzender der CDU in der britischen Zone, das Sprungbrett auf die große politische Bühne. Anfang September 1948 wurde er Präsident des Parlamentarischen Rates, der das Grundgesetz des entstehenden westdeutschen Teilstaates ausarbeiten sollte. Schließlich, am 15. September 1949, war er am Ziel. Mit 73 Jahren wurde er mit einer Mehrheit von einer Stimme, seiner eigenen, zum ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Alltag in den Trümmern. Auch zwei Tage nach der Kapitulation Berlins waren die Spuren der vorangegangenen Kämpfe noch überall zu besichtigen. Die Straßen sind mit Wracks von ausgebrannten Autos, Panzern, Motorrädern, Geschützen und dergleichen übersät, bemerkte der dänische Journalist Jakob Kronika am 4. Mai 1945. Bis jetzt hat man selbstverständlich noch keine Zeit gefunden, alle Leichen und Kadaver zu beerdigen. Man ist aber damit in vollem Gange. Um die russischen Gefallenen kümmern sich die Russen selber. Die Deutschen müssen ihre eigenen Toten begraben. Die ersten Tagesbefehle der sowjetischen Besatzungsmacht wurden plakatiert. Von 22 Uhr abends bis 8 Uhr morgens herrschte für Zivilpersonen Ausgangssperre. Radioapparate, Fotoapparate und Waffen waren abzuliefern. Außerdem erging an die Berliner die Aufforderung, sich an Aufräumungsarbeiten zu beteiligen. Im Bezirk Tiergarten zogen am frühen Morgen des 4. Mai über 1000 Menschen zur Ost-West-Achse zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule und begannen mit dem Beiseiteräumen der Trümmer und dem Ausfüllen der Trichter, die durch Granat- und Bombeneinschläge entstanden waren. Hier, wo Hitler an seinem 50. Geburtstag am 20. April 1939 eine große Militärschau hatte veranstalten lassen, sollte eine Siegesparade der Roten Armee stattfinden. Die Hauptsorge der großstädtischen Bevölkerung galt der Beschaffung von Lebensmitteln. Überall waren Menschen auf der Jagd nach etwas Essbarem. Die meisten Geschäfte waren noch geschlossen oder sie waren ausgeplündert worden. Immer noch gab es auch keinen Strom, kein Gas und kein Wasser. Vor den wenigen Wasserpumpen bildeten sich täglich lange Schlangen. Alle stehen geduldig, rücken nur Schrittchen für Schrittchen vorwärts. Der Augenblick, in dem man den Schlauch erreicht und das klare Wasser sich sprudelnd in die Eimer ergießt, man wird immer ein bisschen getauft dabei, dieser Augenblick ist jedes Mal herrlich. Der lange Weg zurück mit den gefüllten Eimern durch Geröll und Schutt war für Frauen wie die Journalistin Margret Boveri eine arge Plackerei. Es ist auch alles sehr zeitraubend, etwa 4 bis 6 Eimer Wasser täglich von weit her anschleppen und dann noch die vielen Treppen hinauf. Um die spärlichen Essensrationen zubereiten zu können, musste Brennmaterial herbeigeschafft werden. Die Ruinen wurden nach Holz abgesucht. Zersplitterte Türen und Fensterrahmen wurden geborgen und mühsam zerkleinert. Wir arbeiten wie Kulis, Feuer machen, Holz sammeln, Holz hacken, Schutt fegen. Und aufräumen, unentwegt aufräumen, beschrieb Ruth Andreas Friedrich die ungewohnte Aktivität. Zahllose Wohnungen waren zerstört oder schwer beschädigt. Viele Berliner hausten in provisorischen Unterkünften, auf engstem Raum, in Kellern, Bunkern oder Laubenkolonien. Viele aber besaßen überhaupt keine Bleibe mehr. Unzählige kampieren unter freiem Himmel in dem mit havariertem Kriegsmaterial übersäten Tiergarten, beobachtete Jakob Kronika. Auch wer noch ein Dach über dem Kopf besaß, war vor Übergriffen keineswegs sicher. Ein privater Schutzraum existierte faktisch nicht mehr. Mit dem Eindringen von Rotarmisten musste jederzeit gerechnet werden. Ab und zu erscheint Russenbesuch, klagte Ruth Andreas Friedrich am 4. Mai. Sie gehen von Zimmer zu Zimmer, schauen sich um und stecken ein, was ihnen gefällt. Sie sehen durch uns hindurch, als wären wir nicht vorhanden. Uri, Uri, sagen sie manchmal, Schnaps und Velozipet. Vor allem Fahrräder waren heiß begehrt. Unsere Räder verschwinden. Hinter dem Friedhof ist eine Asphaltstraße. Dort lernen die Sieger Radfahren, wie Kinder, ausdauernd und beflissen, unbekümmert darum, was dabei in die Brüche geht. Doch nicht nur russische Soldaten stahlen und raubten. Im Chaos der Zusammenbruchsgesellschaft, in dem die Gesetze von Recht und Ordnung außer Kraft gesetzt waren, kannten auch viele Deutsche keine Skrupel, sich am Eigentum anderer zu vergreifen. Die Eigentumsbegriffe sind völlig zerrüttet, stellte Martha Hillers fest. Jeder bestiehlt jeden, weil jeder bestohlen wurde und jeder alles brauchen kann. Ähnliche Beobachtungen werden auch aus vielen anderen Großstädten bezeugt. So berichtete der liberale Bremer Politiker Theodor Spitter, der nach 1945 wieder in sein Amt als Senator eingesetzt wurde, erstaunlich, wie die Leute, die ihre zerstörten Wohnungen wiederherstellen wollen, alle Hemmungen fallen lassen und von anderen Häusern alles nehmen, was sie brauchen können. Dachpfannen, Türen, Fenster, Holz und so weiter. Öffentliche Verkehrsmittel waren noch nicht wieder in Betrieb. Es fuhren keine Straßenbahnen, keine Busse, keine U-Bahnen, keine Züge. Alle Strecken mussten zu Fuß zurückgelegt werden. So waren die Menschen in Berlin und anderen zerstörten Städten ständig unterwegs, bahnten sie sich Trampelpfade durch die Trümmer. »Wir haben keine andere Möglichkeit, uns vorwärts zu bewegen als die Beine«, schilderte der norwegische Korrespondent in Berlin, Theo Findahl, einen Ausflug von Dahlem zum Tiergarten. Am 4. Mai beschloss der Schauspieler Gustav Gründgens, der im Dritten Reich dank der Protektion Hermann Görings zum Generalintendanten der preußischen Staatstheater aufgestiegen war, der Schauspielerin Marianne Hoppe, mit der er seit 1936 verheiratet war, einen Besuch abzustatten. Mit einer Freundin, der Musikerin Carla Höcker, machte er sich auf den Weg von Charlottenburg in Richtung Grunewald. »Ein merkwürdiger Weg, grausig und schön«, bemerkte seine Begleiterin. »Grausig sind die wüsten Spuren des Kampfes«, die Trümmer um Messehallen und Eisenbahnbrücke, die Toten. Schön ist der Wind und dass wir überhaupt gehen können, das Leichte, Flüchtige dieser Bewegung. Gründgens übrigens in steifem Hut, Überzieher und weißen Wildlederhandschuhen, ganz bon vivant. Als ich erstaunt frage, ob er wirklich so gehen wolle, sagt er nur, alles andere wäre unwürdig. Fast als ebenso bedrückend wie den Kampf ums tägliche Brot, die Unsicherheit der Existenz und die eingeschränkte Bewegungsfreiheit, empfanden manche Zeitgenossen den Mangel an zuverlässigen Informationen. Es gab noch keine Zeitungen, kein Telefon, keine Post, für viele auch kein Radio. Wie oft und in wie vielen Bildern hat man sich das Ende des Nationalsozialismus ausgemalt. Und nun sitzt man da, abgeschnitten von jeder Möglichkeit, aus der Welt etwas zu erfahren. Kein Radio, keine Zeitung. nichts. Wenn ich doch die heutigen Nachrichten mit eigenen Ohren hören könnte, schrieb Erik Reger am 2. Mai. Der Schriftsteller, der sich mit seinem Roman über die rheinischen Industriebarone Union der festen Hand von 1931 einen Namen gemacht hatte, war im August 1943 mit seiner Frau nach Marlow, einer 2500-Seelen-Gemeinde 15 Kilometer südlich von Berlin, gezogen. Auf die Tage Anfang des Monats Mai 1945 zurückblickend, stellte der spätere Mitbegründer und Chefredakteur des Berliner Tagesspiegels fest, er werde sich wohl nie mehr davon erholen, dass er in all diesen Wochen das Wesentliche der Weltgeschichte nicht miterlebt habe. Ganz ähnlich empfand es Margret Boveri. Wissen tun wir immer noch nichts. Dazu ist man also in Berlin geblieben, um am Zentrum der Ereignisse alles mitzuerleben, machte sie am 6. Mai ihre Enttäuschung Luft. Viele Deutsche waren aber auch zu sehr durch die Bewältigung der drängenden Alltagsprobleme in Anspruch genommen, als dass sie sich um das, was sich außerhalb ihres engen Horizonts ereignete, besonders kümmern konnten oder wollten. Fritz Klein, einer der bedeutendsten Historiker der DDR, erlebte das Kriegsende als Kriegsgefangener im Munsterlager in der Lüneburger Heide. Er habe, so erinnerte er sich, auf die großen Ereignisse weniger geachtet als auf die Möglichkeit, eine gute Portion Essen oder einen Schlafplatz zu ergattern, der einen vor einem eventuellen Regen schützte. So hat sich mir die Stunde nicht eingeprägt, in der ich vom Selbstmord Hitlers oder von der deutschen Kapitulation erfuhr. Da Authentisches nicht oder nur bruchstückhaft zu erfahren war, blühten die Gerüchte. »Das Gerücht, wir nähren uns davon«, bemerkte Martha Hillers. Besonders die Schlangen vor den Pumpen wurden zum Umschlagplatz von Nachrichten, in denen sich Wahres, Halbwahres und Falsches eigentümlich mischten. Nachdem er stundenlang nach Wasser angestanden hatte, berichtete ein Bekannter von Ruth Andreas Friedrich, was er gehört hatte. »Nachrichten gibt es«, strahlt er, als wir unsere 8 Wassereimer im Pendelverkehr nach Hause buxieren. Daheim packt er aus mit seinen Sensationen, dass Hitler tot in der Reichskanzlei läge und Goebbels sich mit Frau und Kindern vergiftet hätte, dass Himmler noch in Breslau kämpfe und Epp in München einen Staatsstreich gemacht haben solle. Es sollte noch bis zum 15. Mai 1945 dauern, ehe in Berlin die erste Zeitung, die von der sowjetischen Besatzungsmacht lizenzierte tägliche Rundschau, mit einer Botschaft Stalins auf der Titelseite erschien. 2 Tage später konnte Carla Höcker zum ersten Mal wieder Leitungswasser in ihrer Wohnung nutzen. Es hat etwas völlig Märchenhaftes. Am 8. Juni gab es wieder Strom. Wir sind wie die Kinder, knipsten dauernd an und aus, freuen uns auf den Abend. Man tappt nicht mehr im Dunkeln herum, kann sich bei Gesprächen sehen. Und langsam kam auch der Verkehr wieder in Gang. Scharen von Fußgängern vor den wenigen Haltestellen. Oft muss man stundenlang warten. Aber in manchen Stadtteilen sieht es schon besser aus als in Charlottenburg.